Wow, it is great to see you again. Wow, es ist großartig, euch nochmal zu sehen. Awesome. Yes, I see. Großartig. let's pray to start with. Lasst uns beten. Father, I just thank you so much that you are here. Vater, ich danke dir so sehr, dass du hier bist. Not only are you the creator of the whole world, nicht nur bist du der Schöpfer der ganzen Welt, but you are here. Du bist auch hier. And you are bringing your kingdom to this place. Und du bringst dein Königreich auf diesen Ort. In our hearts and in Vienna. In unseren Herzen und in Wien. And in the world. Und in der Welt. And we just welcome you here tonight. Und wir heißen dich willkommen heute Abend. Thank you that you love us. Danke, dass du uns liebst. And that you are here. Und dass du hier bist. I just ask, Lord, that your Holy Spirit would have his way tonight. Und ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist sich heute hier frei bewegen kann. And that we would learn from you. Und dass wir von dir lernen werden. That you would be our teacher. Dass du unser Lehrer sein wirst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. All right, so if you could bring up the PowerPoint that hopefully you have back there. And we'll go to the next slide. This is a picture of our family. Das ist ein Bild unserer Familie. Some of you remember us. Vielleicht erinnern sich einige von euch an uns. Deanna and Levi, who are in the middle. Deanna und Levi, die in der Mitte sind. Had to remain behind this time. Die konnten diesmal nicht mitkommen. And so we miss them and they miss you as well. Und wir vermissen sie und sie vermissen euch. So they wanted me to bring my greetings to you. Und sie wollen, dass ich euch ihre Grüße mitbringe oder ausrichte. And I was very excited that Luke, my oldest son, could come with. Aber ich bin sehr froh darüber, dass mein ältester Sohn Luke diesmal mitkommen konnte. So we are only half here. But wir sind jetzt nur zur Hälfte hier. In our hearts we are all the way here. Aber in unseren Herzen sind wir alle hier. Let's go to the next slide. Pastor Rob was talking about the time that they had in Russia. Pastor Rob hat über die Zeit gesprochen, die er in Russland hatte. You've heard about the time that they've had in Liberia. Ihr habt viel von der Zeit gehört, die sie in Liberia hatten. And just last week I and Luke were in Poland. Und letzte Woche waren Luke und ich in Polen. And we were there with a group of people. Und wir waren dort mit einer Gruppe von Leuten, who were very passionate about telling as many people as they could. Die waren sehr leidenschaftlich dabei, so vielen Menschen wie möglich zu erzählen. About the love of Jesus. Also ihnen über die Liebe Jesus zu erzählen. How Jesus had died to free them. Wie Jesus gestorben ist, um sie freizusetzen. From all the false gods in their hearts. Von all den falschen Gottheiten, die sie in ihren Herzen mit sich rumtragen. And I asked this morning and it's the same vision, but do you guys know what the vision of CIG is? Und ich habe das heute Morgen schon gefragt und frage auch heute Abend, wisst ihr, was die Vision der CIG ist? Do you? What is it? Was ist sie? To people as possible. Into a living relationship with Jesus Christ, both locally and globally. Also so viele Menschen wie möglich in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus zu bringen, sowohl lokal als auch global. Very good. You seem to know it. Yeah. Well, how do we do that, though? Aber wie sollen wir das machen? Do we pass out tracts? Sollen wir Traktate verteilen? Do we take out an ad on ORF? Or sollen wir probieren, in den ORF hineinzukommen? What do we do? Do we hire a plane and fly over and drop a bunch of New Testaments on everybody? Oder sollen wir ein Flugzeug mieten und über Österreich fliegen und Neue Testamente über die Bevölkerung ausstreuen? You know, I think the best way to figure out how to do that. Ich glaube, die beste Möglichkeit, um herauszufinden, wie man das machen kann, is go back to our leader. Ist zurückzugehen zu unserem Anführer. How did Jesus do this? Wie hat Jesus das gemacht? How did he spread the news, the good news of God's love throughout the world? Wie hat er die gute Botschaft von Gottes Liebe in die Welt hinausgetragen? And how did those who knew him best? Und wie haben das die gemacht, die ihn am besten gekannt haben? Who were his followers, his first followers? Die seine ersten Nachfolger waren. How did they spread this good news throughout the world? Wie haben sie diese gute Botschaft in der Welt verbreitet? So let's look at the passage we're going to look at today. Also lesen wir uns die Passage oder die Schriftstelle durch. Which is in the next slide. die auf der nächsten Folie ist. And we don't have it up here, but I can turn and read it over here. Matthäus 13. And do you have to translate from there? Okay. We'll grab a German Bible here. So Matthew 13. Matthäus 13. And we'll start at verse 1. Und wir beginnen bei Vers 1. Oh, it's up there. Good. Jesus taught his friends a lot of things using stories. Jesus hat seinen Freunden viel beigebracht, indem er Geschichten verwendet hat. And that's really the best way to learn, isn't it? Und das ist wirklich die beste Art, wie man lernen kann. How many people would rather listen to a guy lecture or watch a movie? Which would you rather do? Wie würdet ihr lieber lernen? Würdet ihr gern einen Vortrag hören oder lieber einen Film anschauen? Most people are saying, yes, we would like to watch a movie. Ich denke, die meisten Leute würden sagen, ja, lass uns einen Film anschauen. Okay, so I'm done today and we'll just turn on the movie. No. Also ich bin fertig heute und schauen uns den Film einfach an. But we like the story, right? Aber wir mögen die Geschichten, richtig? We learn from the story. Wir lernen von den Geschichten. And Jesus knew this. Und Jesus wusste das. So this is a story that Jesus told. Und das ist die Geschichte, die Jesus erzählt hat. That same day Jesus went out of the house and sat by the lake. Später am gleichen Tag verließ Jesus das Haus und ging hinunter an den See. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Wo sich bald eine riesige Menschenmenge um ihn sammelte, da stieg er in ein Boot, setzte sich und sprach zu den Menschen, die ihn vom Ufer aus zuhörten. Then he told them many things in parables or stories, saying, a farmer went out to sow his seed. Und er erzählte ihnen viele Gleichnisse oder Geschichten, so wie diese. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. And next slide. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Als er die Saat aber über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und pickten sie auf. Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly, because the soil was shallow. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat ging schnell auf. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fanden. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Pflänzchen erstickten. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop, 160 or 30 times what was sown. Einige Samen aber fielen auf fruchtbaren Boden, und der Bauer erntete 30, 60, ja 100 Mal so viel, wie er gesät hatte. Whoever has ears, let them hear. Wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Okay, imagine for a second that you were Jesus's closest friends. Jetzt stell dir mal kurz vor, dass du Jesus' engster Freund bist. And you're sitting here together and you're talking. Und du sitzt hier mit ihm gemeinsam und ihr redet. And you're speaking together and you're kind of in a circle here around Jesus. Und ihr redet gemeinsam und es bildet sich so ein Kreis um ihn herum. And he tells us a story. Und er erzählt eine Geschichte. Imagine you had never heard a story like this before. Und stell dir vor, du hast vorher noch nie so eine Geschichte gehört. And so as he is explaining this to you, what do you think? Und wenn er dir diese Geschichte erzählt oder erklärt, was denkst du dir dabei? Maybe you think, okay, I didn't know we were going to go into farming. Vielleicht denkst du, okay, ich habe nicht gewusst, dass er jetzt über die Farmarbeit erzählt. Or I don't really get the point. What are you trying to say here, Jesus? Oder ich verstehe nicht ganz, was du damit sagen willst, Jesus. One thing I think I would wonder is, what kind of farmer is this? Etwas, was ich mich fragen würde, ist, was für eine Art von Bauer ist das? He just throws the seed wherever. Er streut die Samen einfach irgendwo hin. I mean, does he have like an unlimited supply of seed? Hat er vielleicht einen unlimitierten Nachschub an Samen oder Saatgut? I mean, think about it. If you were farming, wenn du ein Farmer wärst, would you go out to the street out here and just toss some seed over on the street? Würdest du rausgehen auf die Straße und ein bisschen von dem Samen dort ausstreuen? Maybe go down to the U-Bahn and throw some down in the U-Bahn. Dann gehst du weit in die U-Bahn und lässt dort ein bisschen Saatgut fallen? Little bit over on the where the trees are. Vielleicht ein bisschen dort, wo schon Bäume wachsen. Just walking down the street, throwing seed everywhere. Und während du die Straßen runter rennst, streust du den Saatgut überall aus. Is that crazy or what? Ist das verrückt oder was? When you guys have your gardens, Wenn du einen Garten besitzt, you prepare the soil, right? Dann bereitest du den Boden vor, oder? You make it, you turn it over, you dig it all up. Du gräbst ihn um. You pull out the weeds. Du reißt das Unkraut raus. You bring in special soil. Du bringst vielleicht sogar speziellen oder besonderen Boden her. And very carefully you plant the seeds exactly 10 centimeters apart. Und du pflanzt die Samen ganz sorgfältig im Abstand von 10 cm in den Boden ein. You water the seeds. Du gießt die Samen. Maybe if you're really obsessive, you sit there and you watch it. Wenn du vielleicht davon besessen bist, dann sitzt du dort und starrst an, wie sie wachsen. And eventually something grows. Und irgendwann beginnt etwas zu wachsen. But this guy wasn't like that. Aber dieser Mann war nicht so. He just threw the seed all over the place. Er hat sein Saatgut überall ausgestreut. Didn't prepare the soil. Er hat den Boden nicht vorbereitet. Didn't water it. Hat es auch anscheinend nicht gegossen. Didn't do anything. Hat gar nichts gemacht. So that's a question I would have. What kind of crazy farmer are we talking about? Das wäre die Frage, die mir in den Sinn kommen würde. Was für eine Art von verrückter Bauer ist das eigentlich? Let's look at the next slide. Schauen wir uns die nächste Frage. Why didn't the farmer just plant the seed in the good soil? Warum hat der Bauer nicht einfach die Pflanzen in den guten Boden eingesetzt? Well, we can get a clue of this from something else that Jesus said. Und wir können daraus also eine Schlussfolgerung machen von etwas anderem, was Jesus gesagt hat. See, Jesus had a lot of people come to him and ask him questions. Also zu Jesus kamen sehr viele Menschen, die einfach Fragen an ihn stellten. And one night this guy named Nick came up to Jesus. Und eines Tages kam dieser Mann mit dem Namen Nick zu ihm. And he came up to him and he was afraid to be seen with Jesus in public. Und er kam zu ihm, aber er hatte Angst, dass man ihn mit Jesus in der Öffentlichkeit sehen würde. Because he was afraid about what other people think. Weil er Angst davor hatte, was die Menschen wohl von ihm denken würden. But he wanted to know some answers to some questions. Aber er hatte ein paar Fragen, die er unbedingt beantwortet wissen wollte. So he came at night when nobody else was around. Also er kam in der Nacht, als niemand um Jesus herum war. And he started asking Jesus questions. Und er hat begonnen, Jesus Fragen zu stellen. And Jesus said something crazy. Und Jesus sagt was Verrücktes. He said, you know what? You really need to be born again. Weißt du was, du musst noch mal wiedergeboren werden. And Nick was like, what? Und Nick sagt, was? He didn't understand this as a metaphor and not literally being born again. Also hat nicht verstanden, dass es eine Metapher ist und nicht wortwörtlich heißt, dass er noch mal geboren werden muss. And so he said, what? I can't go back into my mother's womb and be born again as an adult man. What are you talking about? Und er sagt, ich kann nicht noch mal zurück in den Mutterleib, um noch mal geboren zu werden als erwachsener Mann. Try not to think about that too much. Also probier das nicht zu bildlich vorzustellen. But Jesus said, no, you must be born again. Aber Jesus sagt, nein, du musst wiedergeboren werden. And what he meant was that something must change fundamentally inside of you. Und was Jesus gemeint hat, ist, dass in dir drinnen sich etwas fundamental ändern muss. That is so fundamental, it's like being born. Etwas so Fundamentales, dass es wie eine Wiedergeburt ist. Think of being born. Stell dir vor, geboren zu werden, oder denk darüber nach. You come from being in the womb to being in the real world. Du kommst aus dem Mutterleib hinein in die wirkliche Welt. You are now a baby. Du bist jetzt ein Baby. You breathe. Du atmest. You eat. Du isst. You can relate with other people. Du kannst mit anderen Menschen in Kontakt treten. A year before you didn't exist. Ein Jahr vorher hast du noch nicht mal existiert. Now you're alive. Und jetzt bist du lebendig. And that was the picture Jesus was trying to get. Und das war das Bild, das Jesus vermitteln wollte. And Jesus said something else that was hard to understand. Und Jesus sagt noch etwas, was ziemlich schwer zu verstehen war. He said, the wind blows wherever it pleases. Der Wind weht, wo immer es ihm gefällt. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er gehen wird. So it is with everyone born of the Spirit. Und genauso ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren wird. See, the Bible says that we were dead, pretty much totally dead in our sin. Die Bibel sagt, dass wir wirklich wortwörtlich tot waren in unserer Sünde. And what is the good news? Und was ist die gute Nachricht? Well, the good news is that I'm really messed up. Die gute Nachricht ist, dass ich ziemlich am Ende bin. And actually, maybe I'm the only one here who's vielleicht, really messed up. Vielleicht bin ich der Einzige hier, der Schwierigkeiten hat. Yeah, you're saying yeah, pretty much. But we're so messed up. Let me just give an illustration. Also wir stecken so tief in Schwierigkeiten. Ich gebe euch ein kurzes Bild. Say, perhaps Obama, the president of the US, he may be one of the most powerful men in the world. Also Obama, der amerikanische Präsident, ist wohl einer der mächtigsten Männer der Welt. And say one day Obama was standing right here. Und stell dir vor, Obama steht eines Tages hier. Ah, oh, you're very handsome, Obama. I like sagst, that. Okay, du bist ja, ja, hübsch anzusehen, Obama. And then, ja. And then I come up and slap him across the face. Und dann komme ich her und schlage ihm, also gebe ihm eine Ohrfeige. What would happen to me? Was würde wohl mit mir geschehen? Any ideas? Okay, if I'm lucky, they'll also, just call the security wenn guys. Wenn ich Glück habe, dann rufen sie vielleicht einfach nur die Security. But it could happen, they'd just shoot me right there. Aber es könnte auch passieren, dass sie mich einfach über den Haufen schießen. They have the right to do that. Sie haben das Recht, das zu tun. And all I did was alles, assault was ich Obama. Gemacht habe, ist Obama anzugreifen. And so think about it. Jetzt stell dir das vor. If that could happen, if I did that to a man. Und stell dir vor, ob wenn das geschieht, wenn ich das genau, wenn das einem Menschen passiert. Then what do I deserve if I rebel against the Most High God? Dann wie viel schlimmer wäre es, wenn ich das gegen den höchsten Gott machen würde? So we have a problem. I have a problem. Also wir haben ein Problem und auch ich habe dieses Problem. Because I have rebelled against the Most High God. Weil ich gegen den höchsten Gott rebelliert habe. And I don't realize that problem. Und ich erkenne dieses Problem nicht. Because I'm dead. It's like I'm dead in my wickedness. Weil ich tot bin in meiner Bosheit. I can't even realize. Ich kann es nicht mal erkennen. I blame the government. Ich schieb die Schuld auf die Regierung. I blame Rob. Ich schieb die Schuld auf Rob. I blame my son. Ich gebe die Schuld meinem Sohn. My job. Meinem Job. It's never my fault. Es ist niemals mein Fehler. Or maybe I blame myself. Oder ich gebe mir selbst die Schuld. But I don't understand the true nature of my wickedness. Ich gebe mir selbst die Schuld, aber ich verstehe nicht die wahre Natur meiner Bosheit. And it takes the preparation of the Spirit of God working in my heart. Und es braucht diese Vorbereitung, die der Geist in meinem Herzen macht. The prophet Ezekiel said, "I will take out your heart of stone." Der Prophet Ezekiel hat gesagt, ich nehme dein steinernes Herz hinaus. And I will give you a heart of flesh. Und ich gebe dir ein fleischernes Herz. And that was a promise of what God was going to do for Israel and for us. Und das war eine Verheißung, was Gott für Israel machen wird und auch für uns. And so we get back to the story of the farmer. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Geschichte mit dem Bauern. You walk down the street in Vienna. Du gehst die Straßen Wiens hinunter. You don't know where the wind of the Spirit goes. Du weißt nicht, wo der Wind und der Geist hingeht. You don't know whose heart is prepared. Du weißt nicht, welches Herz vorbereitet wird. You can't tell if they are rocky ground or good soil. Du kannst nicht vorhersagen, ob das felsiger Grund ist oder guter Boden. We can't see that. Wir sehen das nicht. And we can't prepare the soil. Und wir können den Boden auch nicht vorbereiten. Only the Spirit of God can prepare the soil. Nur der Geist Gottes kann den Boden vorbereiten. So this is a picture. Und das ist ein Bild. And let's see what Jesus said when he interpreted this picture later in Matthew 13. Und schauen wir uns an, wie Jesus diese Geschichte interpretiert, weiter hinten in Matthäus 13. Verse 18. Listen to what the parable of the sower means. Vers 18. Doch ich will euch das Gleichnis vom Bauern, der seine Saat ausstreut, erklären. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches it away. What was sown in their heart. This is the seed sown along the path. Die Saat, die auf den harten Weg fiel, steht für die Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören, sie aber nicht verstehen. Dann kommt der Teufel und reißt ihnen die Saat aus dem Herzen. And next slide. The seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receives it with great joy. Der felsige Boden steht für jene, die die Botschaft hören und sie freudig annehmen. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Aber wie bei jungen Pflänzchen in einem solchen Boden reichen die Wurzeln nicht sehr tief. Zuerst kommen sie gut zurecht, doch sobald Schwierigkeiten haben oder wegen ihres Glaubens verfolgt werden, verdorren sie. The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. Die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen. Doch viel zu schnell wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums und die Ernte bleibt aus. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 160 or 30 times what was sown. Der gute Boden steht für die Herzen derer, die die Botschaft Gottes annehmen und eine große Ernte einfahren. 30, 60, ja 100 Mal so viel, wie gesät wurde. So Jesus talks about at least four different types of responses. Also Jesus spricht von mindestens vier verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Only one of them is good. Nur eine davon ist gut. Some of them look good. Manche von ihnen schauen vielleicht gut aus. But then they go away because of the worries of this world. Aber sie gehen dann weg, vielleicht wegen den Sorgen der Welt. And we don't know where that good soil is. Und wir wissen nicht, wo dieser gute Boden ist. So, how do we reach Vienna? Also, wie können wir Wien erreichen? How do we reach the world? Wie können wir die Welt erreichen? Well, it's not us who reach it. Es sind nicht wir, die sie erreichen. Remember, it's God whose love is reaching out and calling to all people. Erinnere dich dran, es ist Gottes Liebe, die hinausruft zu allen Menschen. And the really cool thing is he gives us the opportunity to be a part of it. Das wirklich Coole daran ist, dass er uns die Möglichkeit gibt, daran teilzuhaben. You know, it's kind of like if I'm doing a project around the house. Es ist so ähnlich wie wenn ich an meinem Haus arbeite. And I'm painting the deck or something. Und ich streiche vielleicht den Terrassenboden. And fixing some of the wood that's broken. Und ich repariere das zerbrochene Holz. And my son comes up and says, "Hey, can I help you?" Und mein Sohn kommt her und fragt, darf ich dir helfen? Now, especially when they are younger, sometimes when they help, it would be like extra work for me. Und manchmal ist es so, speziell wenn sie noch jünger sind und sie mir helfen wollen, bedeutet das eigentlich mehr Arbeit für mich. Because I have to show them how to do things. Weil ich muss ihnen erst zeigen, wie man Dinge macht. And sometimes they don't do it the way I'd want to do it. Und manchmal machen sie es nicht so, wie ich es gern hätte. But I like to do projects with my sons. Aber ich liebe es, mit meinen Söhnen zu arbeiten. Because I like to be with them. Weil ich gerne Zeit mit ihnen verbringe. And I think God is kind of like that. Und ich denke, dass es bei Gott genauso ist. He could show all the world his love in his way without us. Er könnte der ganzen Welt seine Liebe auf seine Art zeigen ohne uns. But he wants us to be with him. Aber er möchte, dass wir daran teilhaben. So let's look at the next slide. Lesen wir uns den nächsten Vers durch. Paul, who was a follower of Jesus, who wanted to spread this good news all over the world. Paulus war einer der Nachfolger Christi, der diese Nachricht in der ganzen Welt verbreiten wollte. He was teaching a younger man named Timothy. Er hat einen jüngeren Mann namens Timotheus gelehrt. And he said this, "You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Und er sagte zu ihm, "Du, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Jesus ist." And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Und die Dinge, die du mich sagen gehört hast, in der Gegenwart von vielen Zeugen, vertraue sie vertrauensvollen Menschen an, denen es möglich ist, andere zu lehren. Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. Und teile mit mir das Leid wie ein guter Soldat Christi Jesu. Okay, so to make this more interesting for you, I need 5 volunteers. Und um das für euch interessanter zu machen, brauche ich 5 Freiwillige. Or maybe it's to make it more interesting for me. Oder vielleicht wird's interessanter für mich. I promise I won't humiliate you. Ich verspreche euch, ich werde euch nicht demütigen. Very much. Nicht sehr viel. So 5 people come up here. Ich brauche 5 Leute. We have 4, I think. 4 haben wir bisher. Einmal bitte. Noch einer bitte. Pastor Rob's running away. Pastor Rob läuft schon weg. Okay. So, say I give these 5 people, I have just told them the good news about Jesus. Sagen wir, ich habe diesen 5 Menschen die gute Nachricht Jesu erzählt. And they are excited. Und sie sind aufgeregt. And so, we meet in a group and we talk about Jesus. Und wir treffen uns als Gruppe und reden über Jesus. And then say, I'm excited about sharing this good news with other people. Und sagen wir, ich bin ganz aufgeregt darüber, anderen Menschen von der guten Nachricht zu erzählen. And this group is meeting together and they're enjoying each other. Und diese Gruppe trifft sich und sie haben viel Spaß gemeinsam. And I find this guy over here. Und ich finde diesen Mann neben and hier. He's really lost, man. Und ich bin sehr verloren. Just hopeless almost. Wirklich fast hoffnungslos. But Jesus has been working in his heart. Aber Jesus hat in seinem Herzen gearbeitet. And when I talk to him, he responds. Und wenn ich mit ihm spreche, dann reagiert er darauf. So he comes and he's a part of this group. Und er kommt und ist auch Teil dieser Gruppe. Now I have 6-7 including me in this group, yeah? Und dann habe ich 7 Leute mit mir in dieser Gruppe. Ah yes, and we rejoice. Und wir freuen uns. And we're really happy. Und wir sind sehr glücklich. And this took what, like 3 months already. Und das hat, sagen wir, 3 Monate gebraucht. Okay, and then I come down here and I'm like, oh, here's another friend I have. Und ich gehe da runter und sage, da ist noch ein Freund, den ich habe. And he just is ready too. Und er ist auch schon bereit. So he comes on up. Come on, und er kommt auch hinauf. Sorry about that. He comes up here. Er kommt auch hierher. Okay. And now I've talked to people, talked to lots of friends, and I've got these two right here. Und ich habe mit vielen Menschen geredet und ich habe jetzt noch dazu diese 2 hier. And we've all become part of the kingdom of God. Und wir sind alle Teil des Königreich Gottes geworden. Because he rules in our hearts now. Weil er jetzt in unseren Herzen regiert. And we're freed from slavery to all the other stuff we were slaves to. Von der Sklaverei befreit, in der wir vorher waren. Well, I'm thinking about it and I'm thinking, okay, Vienna has 2 million people. Und ich denke darüber nach und sage, okay, Wien hat 2 Millionen Menschen. We have 7. Und wir haben jetzt 7. Wow, this is going to be harder than I thought. Wow, ich glaube, das ist schwieriger, als ich gedacht habe. So I think about it and I read this book, this verse in 2 Timothy. Und ich denke darüber nach und lese diese Verse in 2. Timotheus. And it says to me, okay, what I've heard, I need to teach to these people. Und ich denke mir, okay, das, was ich gehört habe, das muss ich diesen Menschen beibringen. But not just for them to sit and learn and say, oh, that's good information. Und nicht nur, dass sie herumsitzen und das hören und sagen, okay, das ist wichtige Information. Yeah, I like that. Das gefällt mir. I'm a better person now. Ich bin jetzt ein besserer Mensch. I'm nicer to my family. Ich bin jetzt netter zu meiner Familie. I don't cheat so much on my taxes. Ich betrüge nicht mehr so sehr bei der Steuererklärung. I drive without hitting people. Ich fahre jetzt ohne Menschen anzufahren. Everything's good, yeah? Alles läuft großartig. But then I train them so that they can go and talk to other people that they know that I don't know. Dann trainiere ich sie so weit, dass sie hinausgehen können, um andere Menschen zu erreichen, die ich selber nicht kenne. Because these people know all kinds of other people that I don't know. Diese Leute kennen alle anderen Menschen. Okay, so let's try this here. Und probieren wir das aus. Each of you on stage except for my translator. Jeder hier auf der Bühne außer dem Übersetzer. Go and find 5 people in the audience that will stand up with you. Sollen 5 Leute finden, die mit euch aufstehen. Okay, so go down into the audience, five other people who will stand up. Just stand up where you're at. Die einfach aufstehen dort, wo sie sind. Oh, this is really great. Hey, das läuft großartig. Now, look how many people have found out about God's love. Schaut, wie viele Menschen über die Liebe Gottes gehört haben. Their lives are being changed. Und ihr Leben wird verändert. It's like they're born again. Es ist so, als ob sie neu geboren werden. There's a new, they are new people. Das sind neue Menschen. They don't cheat so much. Sie betrügen nicht mehr so viel. They don't yell at other people so much. Sie schreien andere Leute nicht mehr so oft an. They actually say sorry when they do something wrong. Sie sagen sogar Entschuldigung, wenn sie etwas falsch machen. God's working in their hearts and changing them. Und Gott arbeitet in ihrem Herzen. Now suppose these people that I knew remembered, oh yeah, I'm supposed to help these people. I'm supposed to make disciples, which means I'm supposed to make people who do what Jesus did. Und wenn diese Menschen, die ich vorher gelehrt habe, das erkennen, dass sie dazu berufen sind, Jünger zu machen und Menschen dazu zu bringen, das weit hinauszutragen. So each of you standing up, und jeder von euch, der jetzt hier steht, you actually have a few friends yourself. Hast jetzt selber einige Freunde. So find 5, each of you standing up, find 5 people, jeder von that euch, you der can get to stand steht, up. Finde 5 weitere Leute, die aufstehen. Yes. Already. Wow. Wow. Okay. Already we've started another church like CIG. Schon auf einmal haben wir eine neue Gemeinde gestartet, so groß wie die CIG. This is awesome. Das ist großartig. Okay, you guys can sit down if you'd like. Ihr dürft euch jetzt wieder hinsetzen, wenn ihr wollt. All right, our resident mathematician Otmar. Unser Mathematiker Otmar has just informed me that if we do this 10 times, hat mich gerade darüber informiert, wenn wir das 10-mal machen, we've reached all of Vienna. Haben wir ganz Wien erreicht. Now of course, not everyone is going to respond. Natürlich wird nicht jeder darauf so reagieren. Remember, only one group of those groups actually did respond. Also erinnere dich dran, nur eine Gruppe von diesen anderen Gruppen ist darauf eingegangen. But it's kind of fun to discover the people that God's Spirit is working in their hearts. Aber es macht Spaß, die Leute herauszufinden, wo Gottes Geist in ihrem Herzen arbeitet. So let's go to the next. So it becomes very simple. Also wird es ganz einfach. If I meet somebody and he's not a believer, wenn ich jemanden treffe und der ist nicht gläubig, then one of the first things that he finds out about me wird eines der ersten Dinge sein, die über mich herausfindet, is that Jesus has changed my life. Ist, dass Jesus mein Leben verändert hat. That doesn't mean I'm all weird and everything. Das bedeutet nicht, dass ich mich jetzt irgendwie komisch gebe. But he finds out that I like skiing. Aber er findet heraus, dass ich gerne Ski fahre. He finds out that I have two sons. Er findet heraus, dass ich zwei Söhne habe. He finds out that I follow Jesus. Und er findet heraus, dass ich Jesus nachfolge. I don't wait 6 months, 5 years. Warte kein halbes Jahr oder 5 Jahre. Until we're really super good friends and then I'm like. Bis wir wirklich gute Freunde sind und dann. By the way, I'm a Christian. Übrigens, ich bin Christ. Like I'm ashamed of it or something. So als ob es mir peinlich wäre. No. I'm like, hey, how's it going? Ich sage, hey, wie geht's dir? Good to see you. Schön dich zu sehen. My name's Tim. Mein Name ist Tim. Really? We have the same name. And we get to know each other. Und wir lernen uns einfach kennen. And how do we do that? How do I let him know that I follow Jesus? Und wie mache ich das? Wie lasse ich ihn wissen, dass ich Jesus nachfolge? Well, there's many ways. Vielleicht da gibt's viele verschiedene Arten. But one of the easiest is just to tell him a story. Die einfachste ist, ihm eine Geschichte zu erzählen. And say and he's saying, you know, I just have trouble in my marriage. Und er sagt vielleicht, okay, ich habe Probleme in meiner Ehe. And I say, you know what? That happened to me too. Und ich sage, weißt du was? Mir ist es auch schon so gegangen. One time my wife walked up to me and said, I don't think our marriage is very good. Eines Tages kam eine Frau zu mir und sagte, ich glaube, unsere Ehe funktioniert nicht sehr gut. And being the clueless man. Und da ich als Mann keine Ahnung davon habe. I was like, what? Ich sage, was? What are you talking about? Wovon redest du? I have a job. Ich habe eine Arbeit. I bring food home. Ich bring Essen nach Hause. We eat dinner together. Wir essen gemeinsam zu Abend. We don't fight that much. Wir streiten gar nicht mal so viel. I think we have a great marriage. Ich glaube, wir haben eine großartige Ehe. And she didn't think so. Aber sie hat nicht so gedacht. And I can say, wow, you know, I was really at a loss. I was really confused by that. Und ich erzähle ihm weiter, ich war dadurch ganz verwirrt, ich war voll verloren. But God really helped me through that. Helped me figure that out. Aber Gott hat mir geholfen, das Ganze zu verstehen und dahinter zu kommen. He's changed my heart, so I can learn how to love better. Und er hat mein Herz so verändert, dass ich besser lieben kann. Just a short story that. Vielleicht nur eine kurze Geschichte. Connects me and him to God. Die ihn und mich mehr mit Gott verbindet. Or another way, and it's on a later slide. You can go to the next one. It's just a simple question. Ist so eine einfache Frage. Hey, do you have any spiritual beliefs? Hey, hast du irgendeine Form von Glauben? And maybe he's a Muslim. Und vielleicht ist er Muslim. And he says, I believe in Allah. Und er sagt, ich glaube an Allah. And I'm like, oh, great, you're really a spiritual guy. Und ich sage, großartig, du bist wirklich ein geistlicher Mensch. And how do you make sure that you're in a good relationship or that Allah is pleased with you? Und wie gehst du sicher, dass du in einer guten Beziehung mit Allah bist oder dass er mit dir zufrieden ist? And you go down that road far enough. Und wenn du diese Straße mit ihm weiter hinuntergehst, he might say, oh, I pray 5 times a day. Erzählt er dir vielleicht, dass er 5-mal am Tag betet. I fast during Ramadan, at least during the day. Ich faste im Ramadan, zumindest untertags. I've even been to Mecca. Ich war sogar schon in Mekka. And we go down that road and we find out, okay, so how sure are you that you're okay with Allah? Und während er mir das erzählt, frage ich ihn, okay, aber wie gehst du sicher, dass Allah mit dir zufrieden ist? And they will say, und dann sagen sie vielleicht, not sure, really. Ich bin nicht wirklich sicher. And I can say, well, wow. Yeah, wow. You know, I have found a way to be sure that God is pleased with me. Und ich kann ihm erzählen, ich habe einen Weg gefunden, wo ich sicher sein kann, dass Gott mit mir zufrieden ist. I can talk about how God loved me so much, he sent Jesus. Ich kann ihm erzählen, dass Gott mich so sehr geliebt hat, dass er Jesus gesandt hat. And that Jesus took my place. Und dass Jesus an meinen Platz eingenommen hat. And I just want to follow him because of that. Und dass ich ihm jetzt folgen will. So there are many ways to do that, and it's not so much the method. Und es gibt viele Wege, wie man das machen kann, und es kommt nicht so sehr auf die Methode an. It's just the idea that we can spread that message. Es geht um die Idee, dass wir diese Botschaft verteilen können. Always. Immer. With everybody. Mit jedem. When we first meet him, even. Sogar dann, wenn wir ihnen zum ersten Mal begegnen. And also with people we've known for a long time. Und auch mit Menschen, die wir schon seit langer Zeit kennen. Oder the other type of people we know. Die andere Art von Menschen, die wir so kennen, are people who already know Jesus. Sind Menschen, die Jesus schon kennen. And those are people that we can encourage. Und das sind Menschen, die wir ermutigen können. We can help. Wir können ihnen helfen. And we can say, hey, Michi. Wir können sagen, hey, Michi. You know those friends you're talking about? Weißt du über die Freunde, über die du gesprochen hast? Have you shared Jesus with them yet? Hast du schon mit ihnen über Jesus geredet? And just encourage and help. Und ermutige und hilf ihnen. If you want a more formal way to learn how to share your faith and to train others to share their faith. Eine andere Art, formeller zu lernen, wie man Jesus an andere Menschen weitergibt und selber andere Leute ausbilden kann. At this point, the best one that I found is this one called T4T. Ist das T4T? Yeah, it has to do with training for trainers. Das heißt genau Training für Trainer. And you can look at it online. Du kannst es dir online anschauen. And also you can say if you think, wow, this is a good idea. Und wenn du denkst, wow, das ist eine großartige Idee. You can talk to the leadership in the church. Dann kannst du mit der Leiterschaft der Gemeinde sprechen. And say, you know, is this a good idea for us? Und kannst sie fragen, wäre das eine gute Idee für uns? And decide together as a church where God's leading you. Und entscheidet euch gemeinsam als Gemeinde, wo Gott euch hinführt. And there are many resources out there. Es gibt viele Ressourcen. But the main thing is. Aber das Wichtigste. Let's not keep this a secret. Ist, dass wir es nicht wie ein Geheimnis für uns behalten. When the church first began. Als die Gemeinde angefangen hat, it grew exponentially. Ist die Gemeinde, die Mitgliederanzahl exponentiell gewachsen. And that's because people didn't wait. Und deswegen, weil Menschen nicht gewartet haben. They didn't wait until they got a seminary degree. Sie haben nicht dazu gewartet, bis sie einen Abschluss in einem Seminar bekommen haben. And I believe in seminary degrees. I have a seminary degree. Und ich denke schon, dass das was Wichtiges ist, so einen Abschluss zu haben. Und ich habe selber auch einen Abschluss. But what they did is they immediately told everybody that they knew. Aber sie sind sofort hingegangen und haben jedem erzählt, den sie kennen. About Jesus. Also über Jesus erzählt. And when somebody else said yes to Jesus. Und wenn jemand anderer Ja zu Jesus gesagt hat. They didn't have to go through 3 years of training. Mussten sie nicht 3 Jahre Training machen. They immediately went and told everybody else that they could think of what they knew. Sind sie sofort hinausgegangen und haben jeden, an den sie denken konnten, über das erzählt, was sie selbst gerade gelernt hatten. So you don't have to know everything. Du musst nicht alles wissen. You just have to have something that they don't have. Du musst nur etwas haben, was sie nicht haben. You just have to lead them to Jesus. Du musst sie zu Jesus führen. And you keep them leading them to the Word of God. Und du führst sie hin zum Wort Gottes. Yeah. So, let's do that. Should we do that? Sollen wir das machen? All right, let's do that. Let's pray. Lasst uns beten. Father, I just thank you. Vater, ich danke dir. That you cared so much for us. Dass du dich so sehr um uns kümmerst. That you personally came and lived with us among us. Dass du persönlich kamst, um mit uns zu leben. You didn't just send us a message from far away. Du hast uns nicht nur eine Botschaft von weit weg geschickt. But you came and lived here with us. Sondern du bist gekommen und hast hier mitten unter uns gelebt. And you suffered with us. Und du hast mit uns gelitten. And you even died for us. Und du bist sogar für uns gestorben. But that wasn't the end of the story. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Because the power of death could not hold you. Weil die Macht des Todes dich nicht halten konnte. And you rose again. Und du bist wieder auferstanden. Giving us hope. Um uns Hoffnung zu geben. That death is not the end. Dass der Tod nicht das Ende ist. But that you loved us so much. Sondern dass du uns so sehr liebst. That you sent your son to die for us. Dass du deinen Sohn geschickt hast, um für uns zu sterben. That we shouldn't perish. Damit wir nicht verloren gehen sollten. But that we would have eternal life. Sondern damit wir ewiges Leben haben. Abundant life. Leben im Überfluss. Life with each other and life with you. Leben miteinander und Leben mit dir. I'm so thankful for that. Und wir sind so dankbar dafür. I just pray that you would again fill us with your Holy Spirit. Und wir bitten dich, dass du uns mit deinem Heiligen Geist füllst. So that we can bring your love. Damit wir deine Liebe anderen bringen können. To the rest of the world. Zum Rest der Welt bringen können. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, maybe you're visiting tonight. Vielleicht bist du heute als Gast hier oder besuchst uns heute. And you don't know who this dog belongs to. It's mine. Du weißt nicht, wem der Hund gehört. Der gehört mir. This is my Cody. Who are all those people, Cody? Look, people. Okay. And you've never received God's love into your life. Und hast vielleicht noch nie Gottes Liebe in deinem Leben empfangen. It's a decision. Es ist eine Entscheidung of the heart. Des Herzens. God loves you, he knows you. Gott liebt dich und er kennt dich. He created you. Er hat dich geschaffen for a purpose. Für einen bestimmten Zweck. To be in relationship with him. Damit du in Beziehung mit ihm bist. And it all begins by inviting him into your life. Und es fängt damit an, dass du ihn in dein Leben einlädst. When Jesus died. Als Jesus starb. Just before. Kurz bevor. Kurz bevor. He said, "It is finished." Sagte er vorher, es ist vollbracht. He opened the way to the living God. Er hat den Weg freigemacht zum lebendigen Gott. So that all it would take is a prayer. Damit es alles, was es noch braucht, ein Gebet ist. He shed his blood. Er hat sein Blut vergossen. To propitiate our sin, to be a sacrifice for us. Um für unsere Sünden zu bezahlen, um ein Opfer für uns zu sein. To appease a holy God. Um einen heiligen Gott zufriedenzustellen. So that the love of God could be released. Damit die Liebe Gottes freigesetzt werden kann uns gegenüber, who would believe. Diejenigen, die glauben. So, I want to pray for you, and I invite you to pray with me. Und ich möchte für euch beten und lade euch ein, mit mir zu beten. But you have to pray, you have to speak it. Und du musst es auch aussprechen. You can say it very quietly. Und sag ganz leise. But say these words. Sprich diese Worte. God in heaven. Gott im Himmel. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. I invite you into my life. Ich lade dich ein in mein Leben. I ask for forgiveness. Und ich bitte um Vergebung. For all of my wrongdoings. Für all das, was ich falsch gemacht habe. Forgive me. Vergib mir. Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. Speak those words out. Sprich diese Worte aus. God, forgive me. Gott, vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus, your son. Dein Sohn. Come into my life. Komm in mein Leben. Open my eyes. Öffne meine Augen. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Father in heaven, you see everyone here tonight. Vater im Himmel, du siehst jeden hier heute Abend. As your word says, all things lie naked. Dein Wort sagt, alle Dinge liegen offen vor dir. Before you. Vor dir. I pray tonight for our church. Wir beten heute Abend für unsere Gemeinde. For all believers that are here. Für alle Gläubigen, die hier sind. That we would be followers of Jesus. Dass wir Nachfolger Jesus sind. Not just believers. Nicht nur Gläubige. Followers. Sondern Nachfolger. Someone who does his will every day. Jemand, der seinen Willen jeden Tag ausübt. Someone who lives out his day. Jemand, der seinen Tag auslebt. To do God's will. Um Gottes Willen zu tun. Because he loves us. Weil er uns liebt. Because he wants the best for us. Weil er das Beste für uns will. Do you want to be a follower of Jesus tonight? Willst du ein Nachfolger Jesus sein? Maybe you're here. Vielleicht bist du hier. And your life is not in order. Und dein Leben ist nicht in Ordnung. You're living for yourself. Du lebst nur für dich selbst. Day after day. Tag für Tag. You're killing yourself. Und du bringst dich dabei um. You don't have peace. Du hast keinen Frieden. The joy. Keine Freude. The purpose. Keinen Zweck. The confidence. Keine Zuversicht. I want to pray for you tonight. Ich möchte für dich beten. That you'd make a decision tonight. Dass du heute Abend eine Entscheidung triffst. As a believer. Als Gläubiger. To be a follower. Ein Nachfolger zu sein. To pray this prayer. Und dieses Gebet zu sprechen. The same prayer that Jesus prayed in the garden. Dasselbe Gebet, das Jesus im Garten gesprochen hat. Not my will. Nicht mein Wille. But thy will be done. Aber dein Wille werde getan. That's a follower. Das ist ein Nachfolger. Not my will. Nicht mein Wille. There are people here tonight who are facing a decision. Es gibt Menschen heute hier, die eine Entscheidung, also vor einer Entscheidung stehen. A relationship. Vor einer Beziehung. A job. Eine Arbeitssituation. Where you live. Wo du lebst. The people you hang around with. Die Menschen, mit denen du Zeit verbringst. Things that you do. Dinge, die du tust. Things that you think. Dinge, die du denkst. You've got to make a decision. Du musst eine Entscheidung treffen. Father, I pray tonight. Vater, ich bete heute Abend. That your spirit would move as the wind tonight. Dass dein Geist sich heute wieder Wind bewegt. Through the hearts of all of us. Durch das Herz von jedem von uns. That we would search our heart before you. Dass wir unser Herz untersuchen vor dir. And whatever is before us. Und was auch immer vor uns liegt. That we would pray this prayer. Dass wir dieses Gebet sprechen. Not my will, Lord. Nicht mein Wille. But your will be done. Sondern dein Wille geschehe. Not my will. Nicht mein Wille. I want to be a follower. Ich möchte dein Nachfolger sein. I want to walk with you. Ich möchte mit dir gehen. I want to share my faith. Ich möchte meinen Glauben weitergeben. With as many people as I come in contact with. Mit so vielen Menschen, mit denen ich in Kontakt trete. I want to love people. Ich möchte Menschen lieben. I want to serve you. Ich möchte dir dienen. I want to stand before you one day. Ich möchte eines Tages vor dir stehen. And hear the words. Und diese Worte hören. Well done. Gut gemacht. Well done. Gut gemacht. My good and faithful servant. Mein guter und treuer Knecht. Gut gemacht. Gut gemacht. Holy Spirit. Heiliger Geist. You know our hearts. In unserem Herzen. You know our situations. Du kennst unser Herz. Du kennst unsere Situation. That we struggle with. Du kennst die Dinge, mit denen wir Schwierigkeiten haben. Some of us have to make a hard decision tonight. Manche von uns müssen eine harte Entscheidung treffen heute Abend. Because the situation we live in is not good. Weil die Situation, in der wir uns befinden, ist nicht gut. Father, I pray. Vater, ich bete. Strengthen the hearts of people. Stärke die Herzen von Menschen. Who need to make a decision. Die eine Entscheidung treffen müssen. To follow you. Um dir nachzufolgen. To leave something. Um vielleicht etwas zurückzulassen. That is not good. Das nicht gut ist. And to say, Lord Jesus. Und die sagen müssen, Herr Jesus. I want to follow you. Ich möchte dir folgen. Every day. Jeden Tag. So Father, I pray tonight. Also Vater, ich bete heute Abend. You see everyone's heart. Du siehst das Herz von jedem von uns. I pray for people. Ich bete für Menschen. Let's all close our eyes for a moment. Lasst uns die Augen schließen für einen Moment. If the Holy Spirit is moving in your heart. Wenn der Heilige Geist sich in deinem Herzen bewegt. And he's speaking to you. Und er zu dir spricht. Follow me. Folge mir. Be courageous. Sei mutig. Follow me. Folge mir. Just slip your hand in the air and say. Dann streck deine Hand in die Luft. I hear you. Und sag, ich höre dich. I want to follow you. Ich möchte dir nachfolgen. All the days of my life. Alle Tage meines Lebens. Jesus. Jesus. Strengthen me. Stärke mich. Open my eyes. Öffne meine Augen. Make the way clear before me. Mach den Weg klar vor mir. I pray tonight. Ich bete darum. That when we leave. Dass wenn wir hier weggehen. As we heard tonight. So wie wir es heute gehört haben. We will be a different person. Dass wir eine andere Person sind. Through the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. Father, thank you for the message tonight. Vater, danke für die Botschaft heute Abend. We pray for Vienna. Wir beten für Wien. For these 2 million people here. Für diese 2 Millionen Menschen hier. And for this country. Und für dieses Land. That many, many people would come to know you. Dass viele Menschen dich kennenlernen. And that you would use us. Und dass du uns dazu verwendest. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen.